weiß gar nicht, was sie jetzt immer noch hier wollen. Also dieses blöde Buch von Herrn Flock, das können sich ja wohl abschminken hier. Eure Bestellsoftware ist das allerletzte, mein Lieber. Ja, ich habe Ihnen schon vor ein paar Tagen gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Also, der ein Buch von Herrn Flock haben will, der ist doch wirklich hier fehl am Platz. Wollen Sie vielleicht noch was kaufen? Der Herr ist ja nicht in der Lage, mir vernünftig Antwort zu geben auf meine Frage. Ja, haben Sie denn noch eine Schallplatte von Gilbert Bécaud? Oder, bitte nicht. Oder vielleicht eine Schmeißen von Sie doch Michael die Frau Jackson. Raus. Das wär doch schön von Michael Jackson. Sehen Sie mal an, wie die aussieht. Es ist grauenvoll. Die Frisur. Was? Ja, ich kann da nichts ändern, gute Frau. Also der Mann ist einfach bescheuert. Das ist eine Unverschämtheit, das nehmen Sie zurück. Doch, Sie sind ich nehme mich nicht ganz zurück. Sehr wohl ich durchaus auch gehen. Hier bescheuert hier. Ja. Gehen Sie doch hin, Frau, wo der Pfeffer ist. Vielleicht gehen Sie mal da hinten in die Ecke mit dem Gesicht zur Wand, bitte. Ja, die, ja, dort, wieso? Ja, bitte so. Verstehe ich jetzt gar nicht. Und Sie vielleicht darüber unter den Tisch da, ja. Wenn Sie sich bitte bücken und dann da reinkriechen wollen. So, jetzt endlich Ruhe hier. So. Ja, liebe Hörer, jetzt kommt wieder eure Tagesordnung. Hier die lustige Sendung auf der Wüstenwelle. Nein, meine Damen und Herren, so geht das nicht. Wegen der grauenhaften Ereignisse am letzten Samstagabend gebietet es die Pietät, hier abzubrechen. Nein, meine Damen und Herren, so geht das doch. Die Pietät gebietet es uns keineswegs, auf lustige Witze zu verzichten, nur weil Michael Jackson am Samstagabend in Wetten, dass aufgetreten ist. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. Deshalb spielen wir jetzt zunächst eine lustige Musik und danach geht's zurück in unseren Buchladen. Never be rude to an Arab, an Israeli, or Saudi, or Jew. Never be rude to an Irishman, no matter what you do. Never poke fun at a nigger, a stick, or a wop, or a clout. And never put down. Bling. Oh, guten Abend, ja. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern ein Buch. Das ist schwierig hier. Aber sagen Sie doch mal, was für eins. Ich glaube eigentlich, ich hätte gern ein Buch von Peter Handke. Ja, da kommen Sie vielleicht mal mit darüber ins Regal. Da haben wir hier oben eins und da unten links steht auch noch. Ich glaube, ich möchte ein Kochbuch von Peter Handke haben. Bitte? Ein Kochbuch. Ich glaube, Peter Handke kocht mit Biolek zusammen. Ja, da muss ich mal einen Computer, aber das mache ich nicht so gern. Vielleicht, wenn Sie doch ein anderes Buch bestellen. Oh, vielleicht gibt es von Peter Handke auch ein Buch über... Ja? Na? Ich habe es übers Telefonieren, ja, vielleicht. Oh, nee. Wie lange soll ich eigentlich noch hier hinten in der Ecke stehen? Ja, ich sag Ihnen dann schon Bescheid, Frau Slantinskaya. Es macht also nichts aus, wenn Sie da auch ein paar Tage stehen. Das geht ja, schon klar. Ja, sagen Sie, warum steht denn die Frau da hinten in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand? Das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist jetzt, verstehen Sie nicht. Hat die auch was vom Handke kaufen wollen? Wollen Sie vielleicht Gelbwurst? Ich könnte Ihnen statt der Handke-Bücher Gelbwurst anbieten. Die wollte der Herr nämlich letzte Woche nicht. Gelbwurst finde ich hervorragend. Aber sie soll ja sehr fett sein. Kaufen Sie die nicht, die stinkt. Nein, den Schnabel da unterm Tisch. Sie sind ein ganz blöder Hund. Sie allerdings, machen mir alles Geschäfte kaputt hier. Allerdings wäre mir ein Ring Stadtwurst wesentlich lieber. Ja, da müssen wir vielleicht aber dann auch den Laden umbauen vorher. Sonst mit der Wurst ist Platz mehr als Gewerbe auf. Also soweit ich gesehen habe, ist die Wurst nicht ganz frisch. Da sind schon ganz viele Fliegen dran gewesen. Ja, die haben Sie mitgebracht. Die haben ihren Kopf umschwirrt. Also es war ja kein schöner Anblick. Ich finde, für eine Buchhandlung sind auch wenig abgehangene Bücher hier. Ja, guten Tag. Ja, kann ich Ihnen vielleicht auch helfen, junger Mann? Ja, mein Name ist Finzka, ich komme vom Gewerbeaufsichtsamt. Um Gottes Willen. Sie betreiben hier eine Buchhandlung. Ja, ist richtig. Haben Sie dafür auch die notwendigen hygienischen Voraussetzungen erfüllt? Haben Sie Duschräume für das Personal? Ja, also hier in der Ecke ist es sehr staubig. Überhaupt, warum stehen bei Ihnen Kundinnen in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand? Ich habe sie da hingeschickt, ich habe es verboten. Also ich finde schon, dass die Leute ihre Wurstfinger waschen sollten, bevor sie eine Bibel betätigen. Ja. Ja, was habe ich mich ins Strafbar gemacht? Vielleicht ordnungswidrig haben sie sich gemacht. Vielleicht könnte ich sie mit einer Gelbwurst bestechen, wenn ihr Chef gerade nicht hinguckt. Also ich glaube... Das verbitte ich mir doch ganz entschieden. Ich könnte ihn auch Räucherschinken. Vielleicht, wenn sie mit Räucherschinken... Nee, vielleicht eher einen luftgetrockneten Schinken. Das mag Nein, ich habe leider nur Räucherschinken. Ja, dann sollten sie sich vielleicht doch lieber mit den Vorschriften vertraut machen und... aber wenn ich ihnen zwei Räucherschinken mitgebe. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, wenn ich jetzt hier die Bücher rausschmeißen würde und eine Metzgerei stattdessen mache. Na, sie sind ja eine Buchhandlung. Ja, sie könnten sich ja natürlich auch auf hauchdünn geschnittene Schinkenstreifen als Lesezeichen könnten wir prima verwenden. Ja. Also ich nehme ja immer für mein Kochbuch nehme ich immer ein Stück Gelbwurst. Ja, vielleicht Sie von... Damit ich weiß, wo ich sie zuletzt benutzt habe. Gewerbeaufsichtsamt, wenn Sie vielleicht nach hinten gehen, das Messer liegt noch auf der Theke und dann ein bisschen was vom Schinken abschneiden, dann können wir das essen so lang und dann zeigen Sie mir mal Ihre Formulare und dann kriegen Nein, wir das vielleicht, hin. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen mit den zwei Schinken und dann richten Sie vielleicht einen Duschraum für das Personal bitte? Ein und dann... Ja. Können wir das vielleicht vergessen? Mit Seife oder mit diesem billigen Duschgel von Pfannkuchen? Es gibt neuerdings so Duschschaum aus der Sprühdose. Ja, habe ich gehört. Wie heißt die Firma? Ach, nee, dürfen wir ja nicht sagen. Ist ja ein freies Raum. Dann könnte auch die Frau da hinten in der Ecke mal unter die Dusche gehen. Dann schämt sie sich nicht mehr so, dass sie nicht immer mit dem Gesicht zur Wand hinstehen vielleicht muss. Vielleicht eine Kamera ein. Nee, lohnt sich bei der ja nicht. Aber wenn Sie vielleicht nach hinten gehen und das Messer, dann geht das schon klar. Und dann kriegen Sie auch nachher ein Stück ab. Ja, ich kontrolliere das mal, wie das da hinten aussieht. Ja, bitte. Ne? So, Sie wollten ein Buch von... Ja, ich wollte ein Buch von Peter Handke über Wale. Ja, da habe ich ja eins. Da habe ich ja... Komm, ja, tatsächlich. Mal mit, dann zeige ich Ihnen das. Das wäre ja pfundig. So lange spielen wir vielleicht irgendwas. Ne? Was können wir denn spielen? Frau Nüßlein-Finzka, Sie haben doch immer so blöde Ideen. Was spielen wir der denn Der Handke ist doch Österreicher. Der darf hier gar nicht wählen. Wieso soll der ein Buch über die Wahl schreiben? Ist doch Unfug. Ich glaube, das war über die Waliser. Über die Waliser wollte ich, glaube ich, ein Buch von Peter Handke haben. Über das Wallis vielleicht, das gibt ja Sinn. Ja, genau, Wallis war es. Ja, na gut, dann da habe ich aber dann wieder keins. Aber es macht nichts, ich zeige Ihnen das über die Wahl. Na, jetzt habe ich es, das war die, über die Walli war es. Über die Walli, über die Geier-Walli war es, glaube ich. Um Gottes Willen. Ich glaube, ja. Und ich glaube, da spielt dieser Rosa von Braunheim mit. Kann ich jetzt hier unten vor? Wir kümmern uns nachher drum. Nein, bleiben Sie lieber da unten. Was war das eigentlich für eine Stimme, die da eben von da unten... das hat nichts zu bedeuten. Die kommt aber manchmal aus der Schublade. Da habe ich einen kleinen Rekorder drin und der spielt es dann ab. Das ist eine unglaubliche Frechheit. Außerdem sind lange inhaltsleere Dialoge, glaube ich, ordnungswidrig. Und, ja, das kostet es dann was. Vielleicht, das kostet enorme Geldmengen. Vielleicht stapelweise wird es. Ja, wir spielen jetzt einen Beitrag. Das ist völlig hier. Vielleicht der sprechende Gelbwurst? Ich glaube, ich wechsle den Beruf. Jetzt hat er keinen Sinn hier. Oh. Ja, grüß Gott. Hier ist wieder eure Uni-Ecke. Hier auf 96,6. Heute hört ihr einen Vortrag aus dem Studium Generale vom Februar 1992. Dort war in der Vortragsreihe Europäische Wahlsysteme im internationalen Vergleich Herr Professor Finzkay aus Halle an der Saale da und hat gesprochen zum Thema das österreichische Wahlsystem unter besonderer Berücksichtigung der Wähler im Ausland. Aus diesem Vortrag spielen wir jetzt den ersten Teil. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche und so werden wir dann die übrigen 15 Teile dann also bis zum Dezember dann gespielt haben. Ich wünsche also jetzt viel Spaß beim ersten Teil dieses Vortrags von Herrn Professor Finzkay. Einen schönen... Geht das vielleicht etwas leiser? Kann man mich noch hören hinten? Etwas zu laut hinten. Ja, das gut. So ist vielleicht in Ordnung. Einen schönen guten Abend hier im Hörsaal N22 im Kupferbau. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ja, den Herrn Professor Finzkay brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht vorzustellen. Sie kennen seine Vita aus dem Begleitheft zur Veranstaltungsreihe. vielleicht die wichtigsten Stationen des intellektuellen und wissenschaftlichen Lebens des Herrn Professor Finsky in aller Kürze. Er ist 1898 geboren in Halle. Dann, nach einem ereignisreichen Leben, hat er 1969 über die... korrigieren Sie mich bitte, Herr Finsky, wenn ich jetzt was Falsches sage. Es ist ein sehr komplizierter Titel. über die... eine vergleichende Studie zu den Wahlen der Arbeiter- und Soldatenräte in den Städten Odessa und in Kiew promoviert. Und Herr Finsky wird uns heute eine Vorlesung halten zum Thema das Wahlsystem in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der im Ausland lebenden Österreicher. So, Herr Finsky, ich übergebe dann hiermit das Wort an Sie. Ja, danke, danke. Bin ich laut genug? Etwas lauter hinten. Ja, ich werde es versuchen, ob ich das lauter reden kann. Ist es schnell gesagt. Es ist gar keine große Sache. Das habe ich in einer Zeitschrift, zwar glaube ich, eine illustrierte Fokus vielleicht. Ja, es war wahrscheinlich was der Fokus. Habe ich gelesen, dass wenn Österreicher, die im Ausland leben, für österreichische Wahlen wählen wollen, dass sie das nicht einfach so mit Briefwahl machen können, wie das zum Beispiel in Deutschland üblich ist, sondern dass die sich zu dritt treffen müssen und dann sich gegenseitig bestätigen, dass sie das geheim und frei gewählt haben. Fand, das ist eine lustige Geschichte, aber warum ich Ihnen das, ja, also ob Sie das jetzt interessiert, weiß ich natürlich auch nicht. Vielen Dank. Ja, also das ist jetzt doch recht schnell gegangen. Jetzt haben wir eigentlich noch 5 Minuten, ich weiß jetzt auch nicht, also vielleicht... Ich rufe jetzt mal dort an, also vielleicht, dass man den Professor noch was fragen kann. Einen kleinen Moment. So. Da, Angermeier, Hauptpedellenstelle. Ja, machen Sie mal vielleicht Ihr Radio aus. Das ja, pfeift hier so. Uniradio, ich mach's nicht aus. Ja, jetzt geht's jetzt? Ja, jetzt ist gut, ja. Ist der Professor Finsky noch da, der gerade den Vortrag gehalten hat? Nein, der ist doch schon seit 2 Jahren tot. Ja, wie? Gestorben ist er. Ja, der hat doch gerade noch den Vortrag gehalten. Ja, wissen Sie, der schon vor 2 Jahren hat er den Vortrag über die Österreicher gehalten. Und da ist er gleich hinterher, ist er gestorben. Ach so, ja stimmt, das ist eine Aufzeichnung gewesen. Da habe ich jetzt gerade nicht mehr dran gedacht. Ja, ich glaube auch. Ja, das... Jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch mit meiner Sendezeit machen soll. Will jetzt sich vielleicht eine Musik wünschen? Ja, was hat denn der da damals gesagt in dem Vortrag alles noch? Ja, der hat halt das... Das weiß ich halt auch nicht. Das hat damals etwa anders aufgezeichnet. Die haben es jetzt auch gar nicht gewusst, dass die Kassette bloß so kurz ist. Also, ich hab jetzt denkt, das geht jetzt voll bis zum Ende. Ja, vielleicht haben sie vielleicht eine Idee, weil er ist ja gleich gestorben damals. Ne? Was dann in der nächsten... Also, hätten ja noch 15 Vorträge kommen sollen. Aber da hätte ich schon gern gewusst, wie es weitergegangen war. Ja, weiß jetzt auch nicht. Also... Vielleicht haben ja Sie eine Idee da. Sie sind ja alle Studenten und Sie haben alle studiert an der Universität. Ich bin ja schon seit 94 eingeschrieben. Ich bin damals noch gar nicht. Also da habe ich noch, war ich noch am Gymnasium in Horb. So? Ach so? Ja. Also was machen Sie dann da drinnen? Ist nicht am Radio. Ja, ich sollte jetzt eigentlich noch eine Minute haben wir noch irgendwie jetzt da die Zeit also überbrücken. Ja, also jetzt müssen Sie sich da was einfallen lassen, jetzt muss ich zum Professor Strudel auf und ihm etwas Kreide bringen. Ja, dann also vielen Dank, gell, und auf Wiederhören. Ja, bitteschön. Ja. Viel Glück noch. Ja, danke. Ja, also jetzt sind es nur noch 40 Sekunden, also ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und weise darauf hin, dass wir dann vermutlich in der nächsten Woche dann gleich mit der Reihe Vergleichung der Zivil- und Strafrechtssysteme in ostasiatischen Ländern anfangen werden und verabschiede mich jetzt hier am Mikrofon. Auf Wiederhören. Bling! Ach, ein Kunde, ja. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Grüß Gott, ich hätte gerne 500 Gramm gemischten Aufschnitt und dann ein Tempotaschentuch. Ja, da kann ich Ihnen aber leider nicht weiterhelfen, wenn Sie sich umschauen. Das ist eine Buchhandlung, da hat es nur Bücher, Gelbwurst und geräucherten Schinken. Wenn Sie dann also nach nebenan gehen, da kann Ihnen sicher weiterhelfen jemand. Ja, da das stimmt, da sind nichts als Bücher, da gehe ich wieder. Ja. Vielen Dank schön. Ja, ist aber nett, dass Sie reingeschaut haben. Ja, wieder schön. Ja. Wieder schauen. Tschüss, ja. Bling. Ja, wiedersehen. Vielleicht, wenn wir jetzt, wenn ich in den Schinken vielleicht einpacken könnte, ne? Ja, dass schlagen Sie mitnehmen können. Schlagen Sie es doch in ein Buch ein. Ja, ich nehme vielleicht hier das Buch des Jahres, könnte ich nehmen, das kennen Sie sicher, das ist von diesem, wie heißt er noch? Dieser Künstler. Ja, die Bibel ist es von... Friedensreich Pflock? Nein, Friedensreich... Dunkelbunt. Regentag aber auch. Auch Regentag, ja. Friedensreich Dunkelbunt Regentag Pflock. Flock. So war der Name, ja. Das ist ein ganz Regentag, Dunkelbund. Scheiße. Flock. Ja, der ist auch schlecht. Ich habe da mal reingeschaut, also der kann nicht schreiben und malen kann er eigentlich auch nicht mehr. Ja, seine Bilder kann man eigentlich also auch nur verwenden, um sich den Arsch abzuwischen. Ganz schlecht gezeichnet. Er hat da in Flochingen hat er so ein Haus hingestellt und es ist also furchtbar. Da sieht aus, wie wenn der Urin zu den Fenstern rausläuft, so mit Kacheln, die laufen dann da so runter. Ja, das nehme ich an, der ist scheiße. Kaum ist das Gebäude dahingestellt worden, ist Wald von Breu eingegangen. Ja, das ist ein Zusammenhang, da ist ein Zusammenhang. Und dieser Hundertwasser ist eine unglaubliche Drecksau. Ich habe den mal live gesehen und der stinkt also aus dem Bad, da kommen so Gerüche raus. Und das sitzt er dann visuell, glaube ich, in seinen Bildern. Diese fließenden Formen, das ist also nur der Gestank aus Hundertwassers Bart, Pflocks Bart. Das nehme ich an. Ja, also ich schlage Ihnen jetzt diesen Schinken hier ein in dieser Hundertwasser Pflockbibel. Pflockbibel. Das wäre schön, ja. Ja, bitteschön. Dann wird es auch schön fettig. Aber seine Bilder sind aber auch scheiße. Tut ihm gut. Ja, die Bilder sind scheiße. Und dieses goldene Zeug da immer, nee, es ist also eklig. Ja. Ja, so, bitteschön. Da können Sie es einstecken. Ja, danke. Sie? Ja? Es wird hier so langsam nass. Was wird nass? Wir sind ja bescheuert. Es fängt an zu regnen. Das ist da muss ein Loch in der Decke sein. Die Buchhandlung hier. Rein. Das kann überhaupt nicht regnen in einer Buchhandlung. Ja, Sie sehen doch, wie hier alles nass wird. Also Sie wissen sicherlich, dass in Räumen, in denen es regnet, keine Bücher verkauft werden dürfen. Nochmal. Was? Sag Bücher? Doch. In Räumen, in denen es regnet, dürfen keine Bücher verkauft werden. Ist das teuer? Sie machen sich wieder ordnungswidrig. Ach scheiße, was muss ich machen? Die Bücher raustragen wahrscheinlich. Ich setze Ihnen, sagen wir mal, eine Frist. Hallo? Hey, Sie? 10 Minuten vielleicht. Was ist denn? Können Sie mir vielleicht auch mithelfen? Und Sie, Frau Mischlein-Finskei, vielleicht auch? Wobei? Also woher? Beim Bücher raustragen. Woher kommt eigentlich diese Stimme unter dem... Den Herr Handke, das ist ein Kunde, das ist jetzt nicht egal. Ist jetzt nicht egal. Stimme und Telefon. Also Telefon ich sage Ihnen, auch noch. 10 Minuten. Wahnsinn. Ich gebe Ihnen noch 10 Minuten. Ja, bitte. Ja, grüß Gott, da war nochmal Angermeier. Was? Oberbittel. Ja, wer? Angermeier. Ach, Sie sind's. Was wollen Sie denn? Universität. Ja, was ist denn? Ja, ich habe da noch einen Musikwunsch ans Uniradio. Hätte ich noch einen Musikwunsch. Uniradio sind wir zwar gar nicht mehr, aber vielleicht können wir das trotzdem. Das können wir wahrscheinlich schon machen, oder? Ja, was meinst du, Martin? Ja, das wäre jetzt nicht. Ja, was soll es denn sein, Herr Angermeier? Ja, ich wünsche mir von Modern Talking, Ach, scheiße. Da finde ich den Thomas Anders, finde ich so lieb. Der hat immer so ein nettes Nora. Nora Schüttel. Ja, das ist ja nicht ich nicht. Ich habe neulich gesehen, Thomas Anders heute aussieht, dass ja 10 Jahre her wurde dir Platten gemacht und inzwischen und ja, hat und wenn man da so nett selber eine Platte, ja. Entschuldigung, was? Und da möchte ich gern von dem Thomas Anders möchte gern hören, The Princess of the Night. Ah, das haben wir leider da, das ist im Radio. Im Radio liegt das rum. Das können wir spielen. So ja, Herr Angermeier, wir spielen Ihnen dann jetzt das Stück. Ne? Ja, danke schön. Ja, das ist gern geschehen. Ganz lieb, ja, danke schön. Scheißdreck. gut. Tja, was soll man machen, ne? Ja. Ich mach dann mal das Mikro so lange aus. Ja. Ja? Ja, Angermeier, Oberbeteier, wissen Sie, so geht es nicht. Ja, wir haben es gerade auch selber bemerkt. Wir haben gerade schon. Die hängt ja. Ja, wir haben es gerade selber bemerkt, wir haben weitergestellt. Ja, schauen Sie, dass Sie es hinkriegen. Ja, wir haben es schon geändert, Herr Angermeier. Mein lieber Scholli, das wäre sehr ungemütlich, du, mein lieber Scholli. Ja, Sie haben schon recht, ja. Herr Angermeier. Jetzt aber schnell, sonst schnagelt. Produzieren Sie sich doch nicht so, dass es da übertrieben. Jetzt mache ich nicht noch Ärger. Dann machen Sie den schönen Thomas Anders, den es im Mord macht, mal ganz schön. Sie haben ja recht. Ich würde jetzt, glaube ich, auflegen. Ja, jetzt aber. Jetzt schauen Sie, dass es ich meine, er hat ja recht, Herr Mayer. Gut, also Herr Angermeier, wir haben es schon im Griff. Die Redaktion mal das Telefon abschalten, das ist ja. Also ich lege jetzt auf, Herr Angermeier, einen schönen Abend noch. Ja, einen schönen Abend noch, Herr Angermeier. Ja. Gottes Willen. Machen wir es aus, reicht. Oder? Das reicht auch, das reicht. Ja, wenn Sie vielleicht dann auch noch die Bücher hier raustragen wollen... Dann haben wir es vielleicht schon geschafft, dann können Sie auch Ihre Unterlagen wieder mitnehmen, guter Mann. Sieben Minuten haben Sie noch. Nein, es ist ja schon fast alles raus. Also die Bücher von Handke sind schon weg. Ja, und da die Regale sind auch schon leer. Und die von Pflock, vom Friedensreich, Dunkelbund. Ja, die können wir hier lassen. Die lassen wir hier. Nehme ich dann gleich mit. Die ist ja, ach, die Fettigen, ja, die Fettigen können Sie mitnehmen. Ja, die Schinken können Sie mitnehmen. So, jetzt haben wir keinen Witz mehr übrig. Dann machen wir einfach einen Beitrag an. Ja. Ja, aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die Sozialdemokraten, Folge 2. Bring! Grüß Gott, ich hätte gern 500 Gramm gemischten Aufschnitt und ein Tempotaschentücherl, bitteschön. Ja, guten Tag, Sie sind jetzt hier bei mir in der Bürgersprechstunde der Sozialdemokratischen Partei. Ich kann Ihnen also leider nicht mit einem Aufschnitt dienen, aber vielleicht kann ich diese Gelegenheit doch nutzen, um Ihnen einmal unser Programm der Sozialdemokratischen Partei näher zu bringen. Welche drängenden Probleme liegen denn Ihnen auf dem Herzen, wo Sie manchmal denken, da sollten die Politiker etwas tun? Also, wenn Sie mich jetzt so fragen, ich glaube, dass in den letzten Jahren die Wurst einfach dramatisch teurer geworden ist. Ja, das muss man natürlich im Zusammenhang sehen mit den drängenden sozialen Problemen, die in unserer Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert einnehmen und wo wir Sozialdemokraten ganz klar unsere Meinung vertreten, dass wir hier also fordern, dass schnellstens Abhilfe geschaffen wird. Wir haben da Programme erarbeitet, wo dann ganz eindeutig geregelt ist, dass gerade denjenigen, denen also der Aufschnitt zu teuer geworden ist, hier finanzielle Hilfen dann auch... Haben Sie dann auch einen extra Aufschnitt für Kinder zum Beispiel, dass Kinder auch... Oder wenn... Eltern mit vielen Kindern, kriegen die vielleicht auch mal ein Radl Gelbwurst extra oder so? Wir haben bereits in unserem Godesberger Programm von 1959 hier einen Passus aufgenommen, wissen Sie da diese Forderung... Ah, das weiß ich schon, aber wissen Sie, mein Problem ist ja, wenn ich meine Wurst jetzt lang, also zum Beispiel kleines Abendessen auf der Terrasse, ganz leger, und dann lasse ich meine Wurst liegen, gell, wenn ich die zum Beispiel ganz kurz einige Tage liegen lass, in der prallen Sonne, schlägt die Blasen und fängt wahnsinnig an zu stinken. Ja bitteschön, was soll ich denn da machen mit meiner Gelbwurst da zum Beispiel? Wir Sozialdemokraten setzen uns für eine umweltverträgliche Lösung auch für dieses Problem ein. Wir haben ganz konkrete Maßnahmen dazu beschlossen und in unserem Programm auch verankert. Ja, das ist ganz schön und gut, aber ich muss jetzt dann schauen, ich muss weiterschauen. Jetzt ist gleich 18.30 Uhr und jetzt muss ich schauen, dass ich noch 500 Gramm gemischten Aufschnitt irgendwo herkriege. Die sich an den Realitäten in unserem Lande in einer Weise orientiert, wie das bei keiner anderen Partei der Fall ist. Deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, nur wir Sozialdemokraten sind in der Lage, die drängenden Probleme zu lösen. Ja, stellen Sie die Kisten einfach draußen vor die Tür, dann holt Sie nachher der Laster ab, der Lastwagen. Aber ganz sorgfältig stapeln auf der Straße, damit es kein Hindernis wieder darstellt. Ja, sonst muss ich wieder was bezahlen, das kenne ich schon. Ja, nun. Schwer und nass. Es ist, wie kommt überhaupt der Regen in meine Buchhandlung? Ich werde umsatteln, glaube ich. Ich mache einen anderen Beruf nächste Woche. Ja, nächste Woche. Stellen Sie doch sie nicht auf die Straße, die Kisten. Das geht doch zu weit. Na ja, gut, ich stelle es darüber. Ja, das geht dann aber. Ja, das ist okay. Ganz nass. So, also nächste Woche war das richtige Stichwort, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ach, das ist aber schade. Na, Frau Nüßlein-Finzkeil, das denke ich mir, dass Sie gerne noch was erzählen wollen von Ihren Fliegen. Ja. Dürfen Sie aber nicht. Ich könnte jetzt noch mal aus meinem Buch ein Kapitel vorlesen. Nein. Was ist mit meinem gemischten Aufschnitt? Den kriegen Sie doch nebenan. Ach so. Haben Sie es da nicht versucht? Ja, da war so ein langweiliger Mensch. Ach, ja, mal schauen, was ich für Sie tun kann. Schinken wollen Sie nicht, ne? Oder ja, Gelbwurst. Wurst muss sein. Ja, ein paar Bücher vielleicht. Also jetzt machen wir vielleicht mal Verabschiedung. Heute, die Sendung stand unter dem Motto. Die Angst der Tagesordnung vor dem Regen. Ja, genau. Dieses Motto. Ein schönes Motto. Ja, das beste Motto der Welt. Heute. Ja. Ja, die Sendung heute haben gemacht. In der Reihenfolge, in der jetzt gleich die Namen fallen. Martin Jung. Ja. Sven Saale, Clemens Kieser und Kai Schreiber. Ja, tschüss, wir spielen noch ein bisschen Musik jetzt für euch zu Hause. Ja, tschüss. Tschüss. Ade.